In krankhaften Zuständen zeichnen sich Träume oft durch ungewöhnliche Deutlichkeit, Klarheit und außerordentliche Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit aus. Es erscheint zuweilen ein seltsames Bild. Die Umgebung aber und der ganze Verlauf der Vorstellung sind so glaubhaft und mit so feinen, unerwarteten und dem Gesamtbilde künstlerisch entsprechenden Einzelheiten verbunden, dass derselbe Träumer im wachen Zustand sie sich niemals so ausdenken könnte. Mag er auch sonst ein Künstler wie Puschkin oder Turgenew sein. Solche krankhaften Träume bleiben stets lange in der Erinnerung haften und üben einen starken Eindruck auf den in seinem Gleichgewicht bereits erschütterten und erregten Organismus aus. Raskolnikow hatte einen schrecklichen Traum. Er sah sich als Kind in seiner kleinen Provinzstadt. Er ist 7 Jahre alt und geht an einem Feiertage gegen Abend mit seinem Vater außerhalb der Stadt spazieren. Es ist schon leicht dämmerig, der Tag drückend, die Gegend genau so, wie sie in seiner Erinnerung lebt. In seiner Erinnerung steht sie ihm aber nicht so klar vor Augen, wie sie ihm jetzt im Traum erscheint. Das Städtchen liegt vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Ringsum kein Weidenstrauch. Sehr weit weg, fast am Horizont, hebt sich dunkel ein Wäldchen ab. Einige Schritte von dem äußersten städtischen Gemüsegarten steht eine Schenke, eine große Schenke, die auf ihn stets einen höchst unangenehmen Eindruck gemacht, ja ihm Furcht eingeflößt hatte, wenn es geschah, dass er auf dem Spaziergang mit dem Vater dort vorbeiging. Dort traf man immer eine Menge Menschen an. Sie brüllten, lachten, schimpften, sangen scheußlich und heiser und prügelten sich oft. Rings um die Schenke lungerten stets betrunkene und schreckliche Gestalten herum. Wenn er ihnen begegnete, drückte er sich fester an den Vater und zitterte am ganzen Körper. An der Schenke führte ein Weg vorbei, ein mit schwärzlichem Staube bedeckter Landweg. Der Weg zog sich schlängelnd weiter und nach etwa 300 Schritten bog er nach rechts um den städtischen Friedhof. Mitten auf dem Friedhof erhob sich eine steinerne Kirche mit grüner Kuppel, in die er ein- oder zweimal im Jahre mit Vater und Mutter zum Gottesdienst ging, wenn für seine längst verstorbene Großmutter, die er nie gesehen hatte, eine Seelenmesse abgehalten wurde. Dann nahmen sie stets Kutia mit, in einer Porzellanschüssel und in einer weißen Serviette. Und die Kutia war aus Reis, Zucker und Rosinen zubereitet. Und Rosinen wurden außerdem in Form eines Kreuzes auf den Reis getan.